Schaumbad. Hallo, herzlich willkommen zum Schaumbad. Hallo Peter, habe ich richtig ausgesprochen, oder? Peter, okay. Nein, Peter. Peter, okay. Nein, Peter. Peter. Genau, hallo Jean-Paul Prüm, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Gut, korrekt. Perfekt. Schön, dass du da bist, ja. Dass du es nochmal geschafft hast durch dieses Schneegestöber. Ist doch gar kein Schneegestöber mehr. Ich habe den ganzen Tag deinen Stuhl enteist. Das war die Januar-Folge vom letzten Jahr, glaube ich. So haben wir da gestartet. Ich war tatsächlich seit Monaten nicht mehr draußen. Ehrlich? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Winter ist und bin dann davon ausgegangen, dass es schneit. Wir sind ja irgendwo fast in den Alpen hier. Ja. In Süddeutschland. Und vor allen Dingen schätze ich dich auch so als Typ ein, der Winterschlaf hält. Also wirklich auch organisch, dass du einfach zwei Wochen lang. Und dann ab und zu, Tiere wachen dann ja auch zwischendurch mal so ein bisschen auf, um Nahrung zu sich zu nehmen. Haselnüsse essen. Ja, aber du Knäckebrot halt mit Salami. Also da liegt einfach so eine Salami in deiner Höhle. Salami ist ja sehr lang haltbar. Ja, eben. Ich kaufe immer im Herbst sehr viel Salami. Und Knäckebrot. Ja. Knäckebrot, also auch sehr lang haltbar. Dafür hat man es ja. Und zieh es mir rein, ja. Genau, aber wir machen heute einen winterlichen Podcast. Es sind, glaube ich, plus 10 Grad draußen, wie es gehört für den Januar. Ist eh egal, die meisten Leute hören die Folge jetzt im Sommer. Wahrscheinlich. Denken, was laberst du? Die haben wahrscheinlich auch 10 Grad. Ja. Letzten August waren es auch 10 Grad. Stimmt. Ja. Genau. Ende Juli, August. Das weiß ich noch. Da haben wir sehr gefroren. Und da hatte ich ausgerechnet Urlaub und ein Ferienhaus in Frankreich. Ja, stimmt. Ja. Und du warst auch unterwegs mit Menschen. Ich war auch irgendwo mit Menschen. Ja. Und wir haben sehr gefroren, wir Menschen. Genau. Was erwartet uns denn heute, Peter? Heute erwartet uns eine schnelle Folge. Eine schnelle Folge? Müssen wir schneller reden? Ist das wie 1,5 gestellt? Nein. Okay. Darum geht es gar nicht. Also wir werden so langsam reden wie immer. Also Okay. Ich, du so durchschnittlich schnell. Ja. Ich bin eher unterdurchschnittlich Sprachgeschwindigkeit. Dafür hast du den schöneren Klang. Ja, aber und man kann dir besser folgen. Genau. Nein, warum wir heute schneller sind, wir haben kürzere XLR-Kabel. Ah, okay. Ich habe es heute endlich mal geschafft. XLR-Kabel sind Mikrofonkabel für Laien. Ja. Wir nehmen euch mal mit hinter die Kulissen, in die Produktion. Kleiner Technik-Talk vor allem Schaumbad. Was wir hier haben, sind 4 XLR-Kabel, 2 Mikrofone, ein Gerät und dann noch so Dinger, so blaue, die dazwischen gestöpselt sind. Aber sonst war es immer so, jetzt pass auf, sonst hatten wir 3 kurze XLR-Kabel und also so ein langes. So 50 Zentimeter und eins, das so 35 Meter lang war. Achso, und deswegen war einer von uns auch immer so leicht zeitverzögert. Genau. Weil, also ihr nehmt da nicht bewusst wahr, aber unbewusst nimmt man das wahr. Genau, und sitzt halt sehr weit weg dann auch, weil man muss die Meter ja ausnutzen. Ist gut, wenn irgendwie eine Virenkrankheit um die Welt gerade geht, aber das ist ja sowas von 2020, 21, 22, 23 und auch 24 noch immer. Heute mit kurzen Kabeln, 4 Stück davon. Ich glaube, eins ist ein bisschen länger. Ich glaube, es ist dreimal 50 Zentimeter, einmal ein Meter. Ich finde es super, dass du die Leute in den Gear Talk mit reinnimmst. Jetzt können wir auch die Nerds noch richtig abholen. Ja, aber gut. Mal im Ernst. Gibt es ein schöneres Gefühl, als so ein XLR-Kabel irgendwo einzustecken? Dieses Klicken, die haben ja noch so einen Knopf dran. Ja, die finde ich auch super. Ins Mikrofon. Deswegen bist du so angezündet, diese kurzen Kabel versteckt heute. Ja, cool. Kurze Kabel machen mich glücklich. Das freut mich. Was macht unsere HörerInnen glücklich? Zwei Sachen. Unsere beliebte Rubrik, der hässliche Plural. Ich habe heute wieder einen dabei. Oh, Gott sei Dank. Und wir haben eine neue Rubrik, die dann aber erst nach der ersten Pause. Wir müssen heute zwei Pausen machen, weil wir zwei Abbinder haben. Deswegen verquatschen wir uns auch nicht so. Okay. Ja. Perfekt. Ja. Dann sag ich, wir müssen uns ja nicht so beeilen, weil wir diese kurzen Kabel haben. Stimmt, ja. Und ich dachte jetzt, die zwei Sachen, die Hörer und Hörerinnen glücklich machen von uns, sind Jean-Paul Prüm und Peter. Ganz genau. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ich überlege gerade, wie wir starten, aber ich bin eben noch mal durch meine Notizen gegangen, bin über eine Notiz gestolpert von mir und dachte, die war vielleicht mal für Schaumbad, aber es macht heute gar keinen Sinn mehr. Vielleicht kannst du mir helfen. Jetzt bin ich gespannt. Das volle Leben der Bäume und der Menschen, alles in ein Buch gepackt, die Vergangenheit verfolgt ihn auf die Insel, Gesichtsmassaker. Das klingt wie der erste Satz vom neuen Roman von Jean-Paul Prüm. Nee, das volle Leben der Bäume und der Menschen, alles in ein Buch gepackt, klingt eigentlich gar nicht nach mir. Nee, es ist irgendwo mein Schreibstil. Kopiert. Ja. Das heißt, du plagiierst gerade, ohne zu wissen, von wem. Ja. Und würdest es aber lieber nicht tun. Ja, du wüsstest es gerne von wem. Gesichtsmassaker. Vielleicht geht es so Alice Weidel auch. Ja. Die hat ihre Doktorarbeit geschrieben und würde ja gerne, aber sie erinnert sich nicht mehr, von wem das war. Also sie würde gerne eine Quellenangabe machen. Ach so, aber weiß sie einfach nicht mehr. Weil das passiert, ist sie deswegen ja auch rechtsextrem. Genau. Weil, also hätte sie von einem Linksextremen, vor denen sie ja immer so Angst hat, abgeschrieben, wäre sie jetzt ganz anders drauf. Vielleicht, ja. Nee, aber ich meine, sowas kann noch mal passieren. Also da muss ich Alicia auch mal in Schutz nehmen. Ja, das ist ja alles schlimm, was sie macht. Aber, nein, aber was tatsächlich passiert, ist, wenn du eine Arbeit schreibst, einfach runterhackst und dann vergisst. Wann, wo, ja. Kann man aber wiederfinden. Und dann weißt du nicht mehr, was, wo, wann. Aber damals, ich weiß nicht, als ich studiert habe, in den 90ern, gab es auch da keine, kannst du im PDF schon Wörter noch keine Computer. Ah ja, da gab es keinen Computer, ja. Stimmt. Deshalb ist es von Hand geschrieben. Naja. Naja. Ach so, Alice Weidel wurde wohl entkräftigt. Die hatte ja Plagiatsvorwürfe. Okay. Ist wohl doch nichts dran. Okay. Sagt ich wusste gar nicht, dass sie einen Doktor hat. Klar. Naja, so klar ist er bei Alice Weidel nicht. Naja. Dann habe ich noch eine zweite Sache, die ich gern mit dir besprechen würde. Was war die erste nochmal? Ja, wir haben Rubriken, das Entzerrt bekommen. Nee, dieses volle Leben der Bäume. So, das, können wir wahrscheinlich nicht auflösen. Aber das zweite, das habe ich auch noch, ich habe mir heute auch nochmal Gedanken drüber gemacht. Und zwar wollte ich dir eigentlich nur erzählen, dass ich schon wieder einen Trainspotter gesehen habe. Mm. An der Gäubahn. Und es war ein anderer als der letzte. Also da scheint sich jetzt, da scheint sich so ein Trainspotter-Spot aufzutun. Trainspotter-Spot. Ja, und dann kam ich aber auf die Idee und hatte so ein bisschen Angst vor mir, weil ich mir das sogar noch zutrauen würde. Jetzt habe ich schon zwei Trainspotter unabhängig voneinander gesehen, dass ich irgendwann anfange, Trainspotter zu spotten. Damit bin ich ein Trainspotter-Spotter. Trainspotter-Spotter. Und ich weiß nicht, ob das ein Ding für mich ist. Aber es wäre doch nichts Schlimmes. Also damit schadest du ja keinem. Nee, ich schade keinem damit, solange ich nicht so ein richtiger Trainspotter-Spotter werde, indem ich mich, also der sitzt ja dann an den Gleisen der Gäubahn, da ist auch ein schönes Plätzchen bei den Glascontainern, kleiner Tipp an alle Trainspotter. War das der gleiche Ort, die beiden? Der gleiche Ort, ja. Ja. Nur verschiedene Zeiten, wichtig. Gleicher Ort, verschiedene Zeiten. Also es war ein anderer Tag und eine andere Uhrzeit. Ja, genau. Ja. Und wenn ich jetzt aber die Trainspotter immer da entdecke und weiß, wann die da sind, könnte ich ja auch so ein richtiger Spotter werden. Hast und habe auch so einen Anglerklappstuhl und ein Notizbuch. Und Notizbuch und setze mich aber dann so, dass ich besonders gut den Trainspotter beobachten kann und den spotten kann, währenddem er Züge guckt. Und da ist jetzt meine Frage, bin ich dann creepy? Nö. Weil ich schaue ja keine Maschine, sondern Menschen. Ah, stimmt, ja. Das ist also man muss den, also weil ja klar ist, ist ein Trainspotter ist kein Zug. Sondern ein Mensch. Ja, im weitesten Sinne. Ja. Ja, ist schwierig. Ich weiß nicht, wie ist denn das? Wie wird denn sowas bewertet? Wenn du jetzt zum Beispiel gerne, gibt es auch Menschen, kannte ich mal einen, der gerne Menschen beim Bauen zuguckt, wie so ein Haus bauen. Der setzt sich dann an eine Baustelle und guckt dann zu. Jetzt sind Bauarbeiter aber gewöhnt, weil an jeder Baustelle gibt es eine Regel, die fangen an zu bauen und nach 5 Minuten steht schon ein deutscher Rentner da. Und jetzt muss man, da muss man gar keine, obwohl nee, die Nationalität ist eigentlich scheißegal, weil Italiener machen das auch gerne. Ja. Da steht ein Rentner da. Und fragt, was da gebaut wird. Nee, guckt einfach. Hat die Hände so hinterm Rücken und schaut sich einfach die Baustelle an. Also muss man drauf achten. Das stimmt, ja. Ich habe ja mal auf dem Bau gearbeitet. Ja. Also jetzt wirklich mal, keine Unsinngeschichte. Ich war als Bauhelfer mal so Sommerferien, 8 Wochen oder so, 6 Wochen. Und die ganze Zeit standen da Menschen und haben zugeguckt. Ja. Aber nur kurz, so kurz stehen geblieben. Aber den Typ, den ich kenne oder kannte, der hat das wirklich stundenlang gemacht. Hat er auch einen Stuhl mitgenommen? Ja, weiß ich gar nicht mehr. Ah, das habe ich vielleicht nicht gefragt. Kann man es so aufzuhren, war er eher an den Bauarbeiten, die von den Menschen durchgeführt wurden, interessiert oder an den Maschinen, die eingesetzt wurden? Ich denke mal, das Gesamtbild. Die. Den Fortschritt des Hauses. Okay. Und so. Sowas finde ich selber ja auch faszinierend. Ja, aber also, man guckt eher so heimlich, gell? Ja, ich gucke das gerne auf YouTube. Ach, echt? Nee, ich habe so ein bisschen so ein Ding entwickelt, leider. Was heißt leider? Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Wie Menschen im Wald Lager bauen und Feuer machen und. Die Videos werden mir auch ständig angezeigt. Ja, so komische Holzhütten im Wald bauen. Wahrscheinlich, weil du in meinem Account noch eingeloggt bist. Ja, muss ich mal gucken. Peter von Chambard. Ja, Peter von Chambard ist eingeloggt. Steht oben PFS. Ja. Habe ich Peter richtig ausgesprochen? Nee. Nee, schon wieder. Aber ist mir jetzt egal. Genau, aber dieser, bist du interessiert an den Menschen, der Trainspotter? Na, eigentlich bin ich nur daran interessiert. Eigentlich bin ich nur daran interessiert, Trainspotter-Spotter zu werden. Ja. Weil ich glaube, das ist ein ganz neues Hobby. Das machen noch ganz wenige. Da könnte ich Weltmeister werden drin. Du könntest von außen das mal entschlüsseln, was die Faszination daran ist. Also eher wie ein Journalist kannst du das ja machen. Nee, ich würde, also das ist ja eine gute, wenn du was entdeckst, was noch keiner gemacht hat, dann bist du ja automatisch irgendwie Weltmeister. Mm. Oder Guinness-Buch-Rekordhalter oder so. Die längsten Und wenn Stunden. Wenn ich mir jetzt vornehme, okay, den nächsten Trainspotter, den ich sehe, da flitze ich schnell nach Hause, ich habe von da nicht weit, hol mir einen Klappstuhl, baue den auf und gucke den Trainspotter und lasse eine Uhr sofort laufen. Wenn ich den eine Stunde gespottet habe, habe ich wahrscheinlich schon den Weltrekord in Trainspotter-Spotting. Film dich dabei auf jeden Fall, ja. Mit der Uhr, dass die im Bild ist. Wie würdest du das machen oder wie hast du das bis jetzt immer gemacht? Du machst es ja schon. So, dass sie dich nicht sehen, die Trainspotter? Nein, ich bin spazierend vorbeigegangen. Ah, du bist zweimal gegangen. Also da war ich Flaneur sozusagen und die waren Spotteur. Und sicher, dass es zwei unterschiedliche Ganz Männer sicher. Waren? Ja. Nicht, dass es vielleicht beim Friseur war zwischendurch nee. Oder andere Jacke gekauft hat. Ja, da müssten aber auch 15 Jahre dazwischen liegen ungefähr. Ja gut, man kann. Und er müsste 20 Kilo zugenommen haben. Ja, habe ich alles schon geschafft in zwei Wochen. Und obwohl er der zweite jetzt jünger war, muss er trotzdem seine Haare dann jetzt, also seine grauen Haare wieder dunkler haben, aber davon die Hälfte verloren. Na ja, gut. Das also der eine war recht stämmig. Mit Halbglatze, sah aus wie so ein Nerd, wie man sich einen Trainspotter eigentlich vorstellt. Ja, ich hab ihn im Kopf. Und der andere war eher so der gemütliche Rentner-Trainspotter. Ah, ja. In dünn. Ja. Okay. Ich würde sagen, der eine macht es, weil er auch recht viel Zeit hat und gerne Züge guckt. Also der erste gemütliche Trainspotter, der Rentner-Trainspotter. Und der zweite macht das aus purer Passion, weil er Züge so liebt. Der Junge oder der Alte? Der Junge ist der Trainspotter, der Passionierte, ja. Ja, der richtig geil auf die Maschinen ist. Oder vielleicht ist es ja auch, also die arbeiten da offensichtlich in Schichten. Es muss immer einer an dem Platz sitzen. Meinst du, die kämpfen um den Platz? Nee, da könnten sich mehrere hinsetzen. Oder die wechseln sich ab. Da wäre auch mal eine Frage an, ich würde Trainspotter niemals gendern, A, weil ein englischer Begriff ist, B, ich glaube, gibt es eine Frau, die Trainspotter ist? Eine? Die Katharina? Die kennst du? Nö. Okay. Aber ich schätze mal das. Okay, wenn ihr weibliche Trainspotter kennt, schreibt uns doch einfach mal. Genau. An das Schaumbad at der Kühlschrank brummt. De. VU. VU.de.vu. Wir haben nicht so viel Kohle für Websites. Achso, sind die dann kostenloser? Nee, ach, das war die Billigversion von Websites. EVU war früher diese Gratis-Domains. Ja, stimmt, ja. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Das waren noch D-Mark-Zeiten. Ja. Schwarz-Weiß war Schwarz-Weiße, die Welt. Schwarz-Weiße Internet. Websites. Als Internet noch schwarz-weiß war. Das waren noch Zeiten. Oh, früher war alles besser. Ich habe eine Frage an dich. Ja, hau rein. Kanntest du je einen Menschen aus Feigen an der Enns? Hast du jemals jemanden getroffen, kennengelernt? Nee. Ich auch nicht. Also, ich bin nur mal durch, ich dachte lange auch Feigen an der Enns gibt es gar nicht. So wie Bielefeld? Ja, einfach, so, da sind nur so zwei Häuser oder so. Und die haben das nur gegründet, um den Stadtteil Stuttgart-Feigen aufzuregen. Möglich, aber es ist wirklich, so klein ist es gar nicht. Also ich kenne es vom Durchfahren, ich bin häufig durchgefahren mit Zügen. Ja. Züge, ja. Züge. Aller. Stimmt, der ICE nach Norden fährt sehr häufig durch Feigenenz. Daher ja, genau. Wenn du von Stuttgart nach Mannheim fährst, was ja die Achse nach Norden ist, fährst du immer durch Feigen an der Enns. Und das ist ein riesen Weltbahnhof, ein Metropolenbahnhof. Aber ich kenne auch niemanden aus Feigenenz. Aber es gibt keine Menschen, die daherkommen. Ich kannte nur einen Kommilitonen, der aus Puerto Rico kam. Das ist ähnliche Richtung, auch westlich von und hier. Der an die Uni Feigen musste. Und da er damals das Deutsche noch nicht so mächtig war und letztendlich auch nicht wusste, dass es Stuttgart-Feigen und Feigen-Enns gibt, ist er einfach im Bahnhof in den Zug gestiegen und nach Feigenenz gefahren, hat doch die Universität gesucht. Okay, du kennst immerhin einen Menschen, der schon mal in Feigenenz schon mal in Feigenenz ausgestiegen ist. Ja, also wirklich die Stadt besucht hat. In seinem fröhlich lateinamerikanischen Gemüt gefragt hat, wo ist denn die Universität, von seiner Geschichte von einer schwäbischen Frau sehr laut ausgelacht wurde, die ihm dann erklärt hat, dass er da vollkommen falsch ist und dass er nach Stuttgart-Feigen und nicht nach Feigenenz muss. Und dann ist er wieder weggefahren. Ja gut, das ist nur eine halbe Stunde oder so. Ja. Wahrscheinlich erzählt die Margot heute noch, Margot aus Feigenenz. Da war dieser kleine Mann aus der Karibik. Ja. Mit seiner guten Laune hat er mich gefragt. Und dann war die Laune nicht mehr so gut. Tja. Ja, Margot. Tja. Aber wenigstens hat Margot eine gute Story. Vielleicht sollte die einen Podcast machen. Mit den Stories, die sie auf Lager hat. Ich würde mir anhören. Ja. Der heißt dann Margots Eckle. Ne, ich brauche noch irgendwas mit M. Margots Mösen. Ich wusste, das kommt. Mir fällt kein anderes Wort mit M ein, außer Möse. Mutter? Margots Mutter? Ich lasse dich einfach mal brainstormen. Mars? Margots Mars. Podcast. Ich hätte gesagt... Margots Mars Podcast. Hört ihn euch an, jetzt in den Spotify Charts, Platz 7 Milliarden. Ja. Aus dem Nix. Knapp vor... Ins Nix. Trainspotter. Trainspotter. Der Podcast. Trainspotter an der Gäubahn. Oh, das müssen wir... Das ist eine Rechercheaufgabe für unser Team. Bitte mal checken, ob es Trainspotter Podcasts gibt. Ja. Diesen Monat haben wir keinen Praktikanten. Nein, im Januar doch nicht. Naja. Aber ich hätte gesagt, Margots Podcast heißt Margots Murmeleckle. Mobel? Murmel. Murmel? Wenn man da ein bisschen murmeln, sagt man ja auch schon. Murmel, ja, genau. Und dann stand ich mal in Feigenenz und dann habe ich da einen Porto Ricaner getrunken. Aber Margot wäre ja dann ein Mensch aus Feigenenz. Oder ist sie da auch nur zufällig rumgelaufen? Vielleicht ist sie auch nur zufällig rumgelaufen. Aus Versehen da, ich weiß nicht, zur Universität wollte. Das kann ich nicht sagen, ob... Deshalb gehe ich davon aus, Feigenenz existiert nicht. Wir haben das neue Bielefeld. Das Bielefeld des Südens. Genau. Cool. Bevor wir die neue Rubrik abschließen, hast du noch eine schöne Sache? Nee. Dann habe ich noch eine kleine schöne Sache. Kennst du so Wörter, die du nur mit ein paar Freunden hast und die du wie selbstverständlich benutzt? Ja, also so Familienvokabular. Familienvokabular, aber auch Freundevokabular. Ich habe ich war im Urlaub und habe dort einen alten Freund, der im Haus daneben wohnte, mit seiner Familie, getroffen. Und dann bin ich bei denen im Haus, die waren unsere direkten Nachbarn, aber bin ich mal auf Toilette gegangen und meinte, Mensch, du hast aber einen schicken Kulturpeter. Kulturpeter? Genau. Dieser Begriff... Und ich dachte, ich wusste gar nicht mehr, wo das herkommt. Aber unter uns beiden mit noch ein paar anderen Leuten, die mit mir in der Schule waren, war irgendwann der feste Begriff für Kulturbeutel Kulturpeter. Und dann hat er mich drüber aufgeklärt, warum das so war. Und ich konnte mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Und zwar waren wir mal auf einer Skiausfahrt mit der Schule. Und dort war auch unser Mitschüler Peter dabei. Und Peter hat zu viel getrunken, weil auf einer Skiausfahrt ja nicht jeder mitbekommen darf. Classic Peter. Ja, und hat in seinen Kulturbeutel reingereiert. Also er hat in den Kulturbeutel gekotzt. Und deshalb hieß in unserem alten Schulfreundeskreis der Kulturbeutel nur noch Kulturpeter, weil der Peter auch nur noch Kulturpeter genannt wurde. Also sowohl der Kulturbeutel ist als Vokabel als Kulturpeter übernommen worden, wie auch Kulturpeter, der dann nur noch Kulturpeter hieß. Okay, du dachtest aber, Kulturpeter ist so ein gängiges Wort, das verstehen auch andere Menschen. Nee, eigentlich, oder ist es, ich habe das auch nur in gewissen Runden. Weil da dein benutzt, alter Schulfreund mit dem da war einfach der feste, mit dem habe ich auch häufig Urlaube verbracht und wir haben immer wie selbstverständlich vom Kulturpeter gesprochen. Ja, okay, zu Hause habe ich dann auch eingeführt. Hast du das Wort nie benutzt? Ja. Obwohl ich Peter heiße, also nicht. Ja, du meinst. Aber wir waren nicht zusammen in der Schule, gell? Weiß ich nicht mehr. Nee, wir sind ja 25 Jahre auseinander. Hast du mal auf einer Schulausfahrt in deinen Kulturbeutel gekotzt? Ich erinnere mich an keine Schulausfahrten, weil ich immer so betrunken war. Aber ich war nie auf einer Wintersportausfahrt. Okay, gut, so konnten wir das. Deshalb auflösen, kann ich es nicht gewesen sein. Gut. Nee, weil wir hatten auch nur einen Peter da. Und der sah, glaube ich, auch anders aus. Ja. Der Kulturpeter. Kulturpeter. Ja. Guter Name eigentlich, auch für so einen kulturschaffenden Peter. Ja, der konnte, glaube ich, auch damit noch sehr gut leben. Er wurde in der Schule wirklich dann nach dieser Ausfahrt häufig Kulturpeter genannt von vielen Leuten. Aber es ist ja auch unverdächtig. Also genau. Solange keiner die Background-Story kennt. Und eigentlich auch was Gutes. Kultur ist was, ja. Gutes. Also der heißt nicht irgendwie Schwanzpeter oder ja. Wichspeter, weil er seinen Schwanz raushängt oder er gewichst hat. Sondern Kultur. Kulturpeter, ja. Menschen verbinden. Er hat Glück gehabt, dass Kulturbeutel halt Kulturbeutel heißt. Genau. Und nicht Schwanzbeutel. Dann wäre er Schwanzpeter geworden. Wenn er sich auf den Schwanz gekotzt hätte. Ja. Man hätte ihn auch Beutelpeter nennen können. Ja, aber Schwanz war ja schon Andreas. Schwanz-Andi. Ja. Schwanz-Andi. Damit gehen wir. Genau, wer checkt, wer Schwanz-Andi ist, ist cool. Ja. Der Rest nicht. Nee. Wir ballern jetzt eine neue Rubrik raus. Ne. Freut euch auf gleich. Das Schaubad such und find. Du suchst, wir finden. Wir haben eine neue Rubrik. Such und find. Das Schaumbad such und find. Das Schaumbad such und find. Ja, weil die Zeitschrift ist ja weg. Oder ich weiß nicht, die liest halt keiner mehr. Weißt du, früher hat man ja. Und hier in Stuttgart hieß die Such und Find, wo man so Gesuche und auch Sachen verschenken konnte. Also im Endeffekt eBay-Kleinanzeigen nur als Papierform. Ah ja, kannte ich gar nicht. Also dass es dafür extra Zeitschriften gibt, wusste ich nicht. Und ich hatte letzten Aufruf jetzt auch online, weil ich dachte, gut, eBay-Kleinanzeigen ist ja auch sehr gewerblich, dass wir das als Service machen. Und dachte, ich frage einfach unsere HörerInnen, ob sie Such- und Find-Gebote haben. Und wir haben drei Reihen bekommen. Drei Stück direkt? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Die würde ich einfach als Hörerservice jetzt auch vorlesen. Ja, solange es noch drei sind. Ich meine, ja, irgendwann müssen wir einen Deckel drauf machen, dann müssen wir ausfüllen. Nächstes Mal sind es wahrscheinlich ein paar Millionen, aber das war jetzt noch, bevor es groß an der Glocke war. Ja, erzähl doch mal, was er hat sich mit ganzem Namen gemeldet. Also der erste, der sich gemeldet hat, ist unser Hörer Frank Nopper. Frank Nopper. Mhm. Sucht noch gute gebrauchte Felgen für einen 2022er Porsche Cayenne. Also wer da Frank helfen könnte, das wäre doch sehr nett. Ja, kann er sich die nicht selber leisten? Er will halt gut gebrauchte, vielleicht will er ein bisschen Geld sparen. Ja, okay. Vielleicht, weiß nicht, vielleicht trägt Frank weiße gestärkte Hemden und hat so viel Stärke für Stärke ausgegeben. Kannst ja mal fragen, wo er geparkt hat, also wo sein Auto steht. Vielleicht kommt jemand direkt hin und montiert die einfach kurz. Ja, da würde ich dann nochmal nachfragen, das reichen wir dann nach. Ja, genau. Also wir veröffentlichen auf unserer Website, das schaumbad.vu. Genau. Den Parkplatz. de.vu. Ja. Wir werden da dann, also stay tuned, guckt immer mal rein. Irgendwann wird da die Adresse stehen. Wenn ihr gute Gebrauchte für einen 2022 genau, die könnt ihr dann einfach hinfahren und montieren. Genau. Das wäre sehr nett. Das Geld würden wir treuhänderisch für euch in Empfang nehmen von Frank. Und dann überweisen. Genau. Ja. Treuhänderisch, das heißt, die Umsatzsteuer müsst ihr abführen. Ja. Dann ein Winfried K. hat noch 28 Waschlappen unterschiedlicher Erhaltungszustand kostenlos abzugeben. Ah, sind die hellblau? Unterschiedliche Erhaltungszustand hat er nur geschrieben. Farben nicht? Nee. Okay. Winfried K. Winfried K., hellblaue Waschlappen. Ja. Also ich gehe davon aus, dass die hellblau sind. Vermutlich. Ist die eine Hälfte davon Antisemit, die andere nicht? Und die können sich nicht ganz einigen und verkrachen sich? Steht auch nichts zu da. Keine Ahnung. Also das müssen wir mal ein bisschen aufheben, die Zeichenbegrenzung. Die Leute sollen ruhig detaillierter schreiben. Ich hab auch gar keine Zeichen. Ja, aber gemacht. Die Leute denken noch, oh, das muss kurz und knackig sein. Nein, ihr könnt da wirklich 12 DIN A4 Seiten einfach das reinballern. Genau, und jetzt langsam kommt ja die Glasfaser wieder, nachdem unser Vater Helmut Kohl die Glasfaser so richtig verkackt hat. Helmut Schmidt wollte ja 78 schon Glasfaser verlegen. Ja. Aber Helmut Kohl hat dann auf Kupfer gesetzt. Und dann kam unser Helmut Papa. Scholz. Und dann kam Helmut Scholz und ja, der macht auch Zeug. Dann haben wir noch ein letztes von einer Hörerin. Eine Alice W. sucht noch ein paar Hijabs, so spricht man sie, glaube ich, aus. Hijabs. Also zu Deutsch Kopftücher. Ach so. Für ihre Frau. Wunschfarbe Flieder. Flieder. Ja, vielleicht will sie die verschenken, ich weiß nicht. Alice W., paar Hijabs für ihre Frau. Ja. Ja. Alice W., Hijabs. Oh, da hat sie noch geschrieben, ob Versand in die Schweiz möglich wäre, notfalls auch nach Berlin. Klammer auf, Reichshauptstadt, Klammer zu. Komisch. Die Schweiz ist die Reichshauptstadt von Berlin? Ganz irritierend. Naja, wenn ihr ein paar Hijabs noch zu Hause habt, Wunschfarbe Flieder, ich glaube, alles, was so in diese Tonlage geht, könnte man dann nehmen. Finde ja. Ich ja schon ganz gut. Hätte jetzt irgendwie... Ich brauche meine selber leider. Ich kann meine nicht abgeben. Okay. Weil ich trage die jetzt einfach nur, um Leute abzufangen. Ja, aber also wenn diese Alice W. zwei Wohnsitze hat, kann sie sich doch vielleicht auch einfach... Also da muss man doch nicht gebraucht. Dann sieht ja aus, als wäre das ein Geschenk für ihre Frau. Hm. Kann man Hijab tragen, um Leute zu ärgern? Um denen auf die Nerven zu gehen? So wie gendern, das mache ich ja auch aus, um einfach nur um Leuten aus auf den Sack zu gehen. Ich gender aus Hass. Peter. Genau. Aus Hass gegen Menschen, die das ablehnen. Ja. Um die zu quälen, mache ich das. Ja, aber das andere wäre, glaube ich, eher, da würden sich die falschen Leute provoziert fühlen. Weil ja. Du, und das sage ich vor allen Dingen wegen deines Geschlechtes. Ah. Du liest dich ja als Mann. Ja. Ja. Du willst als Mann gelesen werden. Ja, naja. Also. Kommt drauf an. Kommt auf den Kontext an. Spricht dafür, dein langer Ziegenbart. Ja. Ja, das ist, weil ich System of a Down-Fan bin. Ja. Wake up. Ich will da so Perlen reinmachen. Ah ja. Aber das kannst du vielleicht auch mal, kannst du für mich da einfach was schreiben? Hm. Ich suche. Ist auch deine Rubrik, du kannst jetzt ein dein Gehör. Ah, genau. Ich suche Perlen für meinen Bart, die ich da rein flechten mit PF. Flechtperlen sozusagen. Ich will Flechtperlen. Bitte, das ist gut für meinen Bart. Wenn ihr welche habt, schickt sie mir zu. Geparkt habe ich in der Mörike Straße 14. Wenn ihr schon da seid, montiert bitte neue Felgen. Ich brauche nämlich neue Felgen. Aber neue, keine gebrauchten. Ich bin ja nicht Frank Nopper. Ja. Ja. Finde ich. War eine schöne Rubrik. Ihr könnt auch Einsendungen machen. Auch mündlich könnt ihr die, glaube ich, übermitteln. Also, ja, dann würden wir die einspielen. In Sprachform, Sprachnachrichtenform. Ja, die Kids sagen, glaube ich, nur noch Sprach. Memo, sagen die. Memo. Ach, Sprachi, sagen sie auch. Sprachi. Schickt uns Sprachis, in denen ihr sagt, was ihr sucht oder was ihr abzugeben habt. Eine Sprachi. Sagen die wirklich Sprachi? Habe ich schon gehört, ja. Ich habe letztens mit unserem Freund, der ja auch mal hier zu Gast war, Chris der Berg. Eine Sprachnachricht ausgetauscht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, dann guck doch mal in dein Kalendi und habe mich wahnsinnig geschämt. Aber dann hatte ich schon 50 Sekunden geredet. Dann habe ich sie trotzdem abgeschickt. Ja, sowas passiert. Wir haben uns dann aber drüber gefreut, dass ich Kalendi gesagt habe. Beide. Und du hast jetzt eine Bombenstory für deinen Podcast. Ja. Margots Mars. Ja. Wie hieß er? Margots Murmel. Murmel-Eckle. Murmel-Eckle. Ja. Kleiner Tipp, Margot, Chris der Berg kannst du auch einladen, der hat viel zu erzählen, der ist gut. Der hat viel zu erzählen. Er sieht sehr gut aus. Ja, das reicht. Und ist ein guter Tänzer. Guter Tänzer, ja. Guter Sänger. Guter Sänger. Ja. Ein Mensch. Guter Mensch. Ja. Leider etwas haarig beim Knutschen. Ja, es kitzelt das immer sehr. Würde sagen, er ist so wie diese Swiffer-Staubtücher. So ist er als Mensch. Weißt du, diese kaufen kannst, die aufgewuschelt sind. So, ja. Also wenn ich Chris der Berg sehe, denke ich eigentlich immer an diese Swiffer-Staubtücher. Genau, also sehr gut, aber vielleicht ein bisschen überteuert. Nur wegen, weil er eine Marke ist. Er will auch wahnsinnig viel Gage. Er ist auch eine Marke. Ja, er ist eine Marke, ja. Also man kennt ihn von. Er ist das wie Leder des Punkrock. Ja, genau. Man sagt ja auch nicht mehr Sänger, sondern man sagt, oh Gott, jetzt den muss ich irgendwie zusammenschustern. Oder man sagt ja auch nicht mehr Sänger, man sagt ja Chris der Berg. Band. Nee, irgendwie so. So, ich will drauf hinaus, das ist wie Tempo. Man sagt nicht Taschentempo, man sagt Tempo. Ja. Man sagt in Stuttgart nicht, das ist eine Punkband, sondern das ist eine Band von Chris der Berg. Ja, aber in jeder Band Stuttgart spielt auch Chris der Berg, genau. Deswegen trifft er auch immer selbst zu. Selbst in meiner und ich habe noch nicht mal eine. Du hast keine, aber trotzdem spielt er bei dir mit. Ja. Ja. Willst du an Happy Place mitgenommen werden? Happy Place, was ist das? Für dich. Ich habe dir privat schon erzählt, aber ich will dir auch nochmal, damit unsere HörerInnen auch da abgeholt werden, wie stellt sich Peter den idealen Urlaub vor? Und ich habe für dich wirklich den idealen Platz gefunden. Ja, dann her damit. Und zwar Puerto Rico auf Gran Canaria. Das ist ein Irish Pub. Ich habe ihn extra für dich und da sind wir wieder beim Spotten, extra für dich gespottet. Du schaust auf den Strand, der in der Bucht liegt, hast aber genug Urbanes um dich rum, bist in der ersten Etage mit einer großen Terrasse, kannst aber auch drin sitzen, ist sogar ein Raucherpub. Drin rauchen? Du kannst den kompletten Pub, kannst du mit einer Kippe im Mundwinkel, wenn... Auch drinne? Ja. Okay, wow. Ich habe Leute dort beobachtet, die haben auch... Da war niemand zum Kaffee trinken, deswegen dachte ich, das ist genau Peters Platz. Ich war mit dem Mietwagen da, habe kein Bier da getrunken, aber die werden wahrscheinlich gut zapfen. Ja, mit Sicherheit. Ja. Wahrscheinlich auch betrieben von echten Menschen von einem der zwei Inseln. Ja, ich habe ihn nur von außen gespottet. Ah, okay, du warst nicht drin. Okay. Weil ich war auch vor ein paar Jahren mal auf einer dieser Inseln da in Teneriffa. Und wie sich's gehört im Urlaub für mich, ich suche mir immer sofort eine Stammkneipe. Und da war auch ein Irish Pub direkt gegenüber von meinem Hotel. Und das war großartig. Ja, ich glaube, du hast auch davon schon mal im Podcast erzählt. Ein Irish Pub mit, die ja immer sehr schön gemütlich sind, aber man sitzt immer drin und es ist eher brummiges Wetter. Und da eben nicht. Große Terrasse mit Palmen und geilem Bier aus Irland. Das war wirklich toll. Ich war da sehr viel in diesem Urlaub. Das wusste ich und dann habe ich diesen Pub in Puerto Rico und der hat sogar noch eine schöne Lage. Sah sehr gepflegt aus. Also, wenn du nochmal einen Urlaub planst, im Januar, Februar, würde ich dir Puerto Rico auf Gran Canaria empfehlen. Klare Hörerinnenreise. Ja, klar. Also du. Wir alle zusammen fliegen dahin. Ja, ich würde dann in meinem geheimen Ort in Gran Canaria verbringen. Ja, und uns fahren. Nee, ich kann euch nicht fahren. Ich bin da so ungefähr 10 Kilometer weiter westlich. Aber nicht in Maspalomas und auch nie, auf gar keinen Fall in Playa del Inglés. Nein, nein. Ich bin da in einem Geheimort. Geheimort? Der ist nur über Schranke zu erreichen. Gated. Wer nur halb so lustig, wenn das komplett wahr wäre. Ich war schon dreimal auf Gran Canaria in einem Ort, wo du, alle Strände müssen ja öffentlich zugänglich sein, aber wo du nur mit Auto, kommst du nur rein, wenn du vorne bei dem Schrankenmann sagst, ich habe dieses Haus. Ah. Das ist wirklich eine gated Community. Ja. Gut, dann kommen keine Kriminellen rein. Jetzt weiß ich, wie sich Bonzen fühlen. Ja. Nee. Und musstest du dann irgendwas vorzeigen oder hat es gereicht, dass du weißt? Nein, bist? Die haben deinen Namen als Anmeldung in einem PC und gucken tatsächlich nach. Ah, ja. Du sagst deine Adresse. Jedes Mal oder erkennen sie dich irgendwann? Irgendwann erkennen sie dich, wenn du da ein bisschen länger bist. Okay. Aber bei den ersten Malen, ja. Ich Aber war auch mal mit einem Freund, da hatten wir zwei Adressen. Dann haben wir gedacht, nehmen wir doch meine. Ich wusste aber den Straßennamen nicht mehr so ganz genau. Und er war nicht Bergamo, sondern Bergantin. Schalle Bergamo. Und ich habe dann aber Berganto. 14. Bergamo, weiß ich gar nicht mehr. Noch eine Nummer gesagt. Und dann hat er die ganze Zeit da rumgetippt und hat gemeint, nee, die Straße gibt es auch gar nicht. Und dann hat er die Bullen gerufen. Nee, und dann, wir haben dann die zweite Adresse. Dann haben wir uns drei Jahre gesagt. Nicht gesehen, dann weil war du er in einem sehr Gefängnis kritisch. Saß. Und die haben wir auch falsch ausgesprochen. Auf jeden Fall sind wir dann durch. Dann hat er irgendwann gemerkt, okay, so zwei dumme Touristen, die müssen hier wohnen. Ja. So wie die aussehen, wohnen die hier. Genau. Macht mich wahnsinnig unsympathisch. Also ich bin jetzt bei der Hälfte unserer HörerInnen total durch. Ja, du könntest es wieder gut machen. Warte, du kannst es wieder Flugscham, gated community. Oh ja. Ja. Mit. Und dann noch schlechtes Spanisch an der Schranke. Ja. Ja, stimmt. Du bist wirklich der absolute. Bin Boomer. Der Feind. Ich bin Boomer geworden, ja. Ich hatte mir auch ein SUV gemietet. Einfach nur, weil ich kann. Ja, klar. Ja, ja und weil gerade einer übrig war. Und wollen sie ein Upgrade? Und, eigentlich nicht, aber also, wenn ich in der... Ich habe tatsächlich ein Upgrade bekommen, aber von einem Fiat 500 auf einen Seat Leon. Fiat 600. Nee, Seat Leon. Super aber auch. Es gibt einen kanarischen, und zwar kommunalen Vermieter. Der gehört sogar dem Staat. Hm. Autovermietung. Und die haben keinerlei Selbstbeteiligung. Die muss man nicht dazu buchen, sondern die ist einfach immer mit drin. Und die sind auch viel zu günstig eigentlich. Da merkt man schon, dass staatlich subventioniert. Auf jeden Fall wollen die alles, was normal bei Mietwagenverleih nervt. Du gehst hin, dann musst du diese Zusatzversicherung abschließen oder dich aufklären lassen, was mit drin ist, was nicht. irgendwelche Reifenversicherungen wollen sie dir noch aufschwatzen und so weiter und so fort. Dann musst du 1000 Sachen abgeben. Bei diesem Vermieter gehst du mit deinem Führerschein hin, die drücken dir einen Schlüssel in die Hand, sagen, wo der Wagen steht, und wenn du den zurückbringst, musst du gar nichts mehr machen, außer den Schlüssel dem Mitarbeiter wieder in die Hand geben. Das ist geil. Und die schauen sich gar kein Auto an, weil alles mit drin ist. Das ist super. Das ist genial. Aber so sah unser Auto auch aus. Ja, also okay. beim Abholen auch schon, ja. Ja. Ja. Hast du dich beschwert wenigstens? Wieso? Nee, natürlich nicht. Ah, okay. Ich habe auch keine Fotos gemacht. Du bist noch nicht ganz verloren. Ja, wunderbar. Ja, bist noch nicht ganz verloren. Du könntest das aber alles wieder gut machen. Also alle hassen dich jetzt. Ja. Weil du so ich bin jetzt eigentlich der Dieter nur der Podcast-Szene. Du kannst es wieder gut machen, indem du uns deine Fahrdienste anbietest, wenn wir da in den Pub saufen. Das können wir gerne machen. Aber ich würde dir auch anbieten, einfach, da war direkt über dem Pub, das ist eine Bucht, war ein schickes Hotel, die sogar eine Rutsche in den Berg Pub. Runter hatten. In den Pub oder ins Meer? Nee, so den halben Hang runter konntest du rutschen und dann musst du nur noch den halben Hang runtergehen und bis an den Pub. Und die hatten aber einen Zugang, wo du dann vom unteren Level des Strandes mit einem Fahrstuhl hoch in dieses Hotel wieder fahren kannst. Heißt also, du kannst morgens die Badehose anziehen, packst dir ein T-Shirt auf den Kopf, rutschst den halben Weg runter, gehst den halben Weg, setz dich in den Pub, kannst den ganzen Tag genießen und abends musst du nur noch in den Fahrstuhl kriechen und bist wieder auf deinem Zimmer. Perfekt. Deal? Deal. Buche ich dich rein. Und du musst auch nicht mitkommen, weil ich keinen Fahrer brauche. Naja, ich komme dann mal irgendwann vorbei und nehme mir ein Taxi dann zurück. Ja. In meine Gated Community, weil, ja. Ja, oder wir finden einen Fahrer für dich. Wer sucht, der findet. Wie heißt die Rubrik? Suchen und finden. Also, wir suchen einen Fahrer für Jean-Paul Prüm in Gran Canaria. Ja. Nächsten Winter. Ich habe schon ein Haus gebucht, ja. Ja, perfekt. Gut. Mein Hotelzimmer hoffentlich auch. Nee. Ich wollte dir erstmal Happy Place auch so richtig pitchen. Ja, also ich bin count me the fuck in. Yeah. Sagen wir Kids. Ja, und sagst du auch in den Pub. Ja. Du tust ja immer so, als wärst du Brite. Ja. Ich glaube, da waren auch recht viele Briten. Aber nicht diese klassischen Sauftouristen-Briten, sondern gepflegte Pub-Trinker-Briten. Ah, okay. Wie sie sich zu Hause benehmen. In meinem Pub, in meiner Stammkneipe auf Teneriffa vor einigen Jahren, da waren nur richtig geile, originale Sauftengler. Okay. Engländer. Engländer. Engler. Und Hartmut Engler. Und Hartmut Engler, ja. Der war auch da. Mit dem war ich zusammen. Komm mit mir ins Abenteuerland. Und dann warst du einfach. Das Abenteuerland, in dem er da singt, ist einfach ist ein geiler Saufengländer Teneriffa. Pub in Teneriffa. Hieß übrigens Wild Geese. Wilde Gänse. Schön. War sehr schön, ja. Genau, dann drüber hat mit Enger, der hat dann noch den Pur-Song geschrieben: Wilde Gänse fliegen immer nach Süden. Ja, stimmt. Ja. Wahrscheinlich von. Kennt ja jeder den Pur-Song. Wilde Gänse! Wilde Gänse könnte wirklich immer ein Pur-Song sein. Ja. Adler sollen fliegen, wilde Gänse fliegen immer nach Süden. Ja. Komm mit mir ins Abenteuerland. The Wild Geese. Geese ist von Goose die Mehrzahl. Sehr gut. Das ist eine gute Überleitung zu unserer neuesten Rubrik, oder? Wolltest du das damit tun? Genau. Dann kriegt ihr jetzt nochmal einen Abbinder um die Ohren geballert. Der hässliche Plural des Monats. Der hässliche Plural. Der hässliche Plural. Wir müssen es immer wiederholen nochmal. Was bringst du uns heute mit? Warte, du sagst mir, wie geht das Spiel? Du sagst mir den Singular und ich muss den Plural raten. Ja. Und dann klärst du mich auf. Hoffentlich ist es nicht was ich schon weiß, wie letztes Mal. Oktopoden. Ja, da war bitter. Wenn du jetzt mit Atlas kommst, dann verlasse ich den Raum. Atlas? Atlas? Nee. Gott sei Dank. Ich hätte gern den Plural von Chaos. Chaos? Oh, das ist gut. Also, was haben wir für Möglichkeiten? Chaoses. Chaosen. K.O. Vielleicht wird es S in dem Fall weggelassen. K.O.? Oder irgendwas wie Goose, Geese, Kais. Ich sag einfach Chaosse. Chaosse? Chaosse. Falsch. Yes, Gott sei Dank. Es gibt keinen Plural von Chaos. Ah. Ja. Chaos ist ein sogenanntes Singularetantum. Singularetantum, Und davon gibt es mehrere. Und zwar gibt es auch keinen Plural von Gesundheit, zum Beispiel Hunger oder Stolz. Und ich fand schön, dass du die Oktopoden nochmal angesprochen hast, weil ich war letztes Mal warst du so fies zu mir, wo du gesagt hast, den kennt doch jeder. Und dann habe ich gedacht, gut, dann suche ich jetzt mal ein Singular, wo es gar kein Plural zu gibt und lass Peter in die Falle laufen und klär zeitgleich die HörerInnen auf. Es gibt Wörter, die haben gar kein Plural. Ja. Genauso wie es Wörter gibt, die kein Singular haben. Wie Wasser. Ja, hauptsächlich Salz zum Beispiel ist schon der Plural. Ein Salz. Sand. Nee, Salze. Es gibt verschiedene Salze. Ah ja. Aber Sand. Es gibt verschiedene Sände. Naja, egal auch. Ja, das ist alles große, verschiedene Chaos, die wir. Das ist alles vollkommen KN. KN. Chaos gibt's, aber. Warum? Wenn du es gibt doch verschiedene Chaos. Also, was ist ich? Die Weltwirtschaftskrise 1929 war ein Chaos. Ja. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war ein Chaos. Diese zwei Dinge waren insgesamt Chaos. Ja, aber das ist ja keine Gesamtheit. Das sind ja zwei voneinander abgesetzte Chaos. Ja, aber letztendlich waren zwei Krisen, die zu Chaos geführt haben. Ja. Ja. Aber vielleicht auch unsere Chance, wenn du das möchtest, könntest du jetzt offiziell einfach, wir dürfen das machen, weil es gibt noch kein Plural für Chaos, dass du einfach den Chaos-Plural bestimmst. Wenn es so ein Singularitonikum ist, dann darf man das doch gar nicht. Singular Tonic heißt es. Singular Tonic. Ja. Nee, Singulare Tantum. Sag ich doch. Ja. Tantrum. Tantrum heißt doch sowas wie Wutanfall, oder? Ja. Passt ganz gut. Ich bin Chaos. Stinksauer. Ja, ich wollte dich aber auch, nur weil du letztes Mal, Oktopoden, weiß doch jeder. Ja. Hier, Atlas. John Paul, komm mal mit was Neuem. Ja, also Oktopus ist ja wirklich, wirklich erbärmlich. Also ich war enttäuscht. Ja, du warst auch letztes Mal enttäuscht. Ja, aber du hatte ich jetzt Angst, dass es nochmal so ein Scheiß wird wie, also wenn du mit Atlas, Plural von Atlas. Ja, als würde ich mit so weit ankommen. Ja. Atlanten. Atlantis. Nee, das war die Stadt, die versunken ist. Ja, das behauptet. Wenn die wirklich gibt. Aber ich glaube, da stecken die wahllos eine Verschwörungstheorie einsetzen. Ich möchte jetzt keine nennen, weil meistens sind sie antisemitisch und die Narrative muss man zurzeit echt nicht wiederholen. Die Menschen, die nicht glauben, dass es Züge gibt. Ah ja, genau. Also Anti-Trainspotter. Anti-Trainspotter. Vielleicht sind die Trainspotter ja Verschwörungstheoretiker. Und nee. Die arbeiten gegen diese Verschwörungstheorie. Ja. Dass die dann das irgendwann mit ihrem Notizbuch um also die Ecke kommen. Also wenn eine Bevölkerungsgruppe wirklich das Herz am rechten Fleck hat, dann sind meine Trainspotter. Ja. Sonst würde ich die ja nicht spotten. Das stimmt, ja. Ich bin Trainspotter-Spotter. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch. Also Trainspotter lieben Züge. Ja. Deshalb gucken sie die an. Ja, und Fahrpläne wahrscheinlich. Und ich liebe halt. Du liebst Trainspotter. Ja. Du liebst Menschen, die so passioniert sowas Dummes, oder was, nee, Dummes falsch, die sowas schwer Nachvollziehbares tun. Ja, das ist schwer nachvollziehbar. Und zeitgleich hattet ihr auch sowas Beruhigendes. Also wenn du jetzt wirklich ist ja wieder nachvollziehbar. Zugtyp und Fahrplan-Fan bist so und denkst so, dann setze ich mich heute mal an die Goldbahn. Normalerweise fährt der Zug auch gerade aus dem Tunnel raus. Das ist ein gutes Bild. Irgendwie. Das ist da oben in den Bergen in Stuttgart. Das ist an der Grenze Stuttgart-West-Nord. Ja, ja. Genau, das ist die Goldbahn lang. Ja. Die nennt sich so, dass die Südwestverbindung auch genau, aus Stuttgart raus. Bis Meiningen Ems fährt die, glaube ich, oder? Da muss man eine ganz komische Kurve über Stuttgart West-Nord, fast Ost-Nord fahren, um dann aber West-Süd rauszukommen. Ja. Es ist verrückt. Es ist crazy. Also guckt euch mal, ich habe mir den wirklich mal angeschaut, den Streckenverlauf der Goldbahn, weil ich auch wissen wollte, wieso fährt sie denn so rum? Und so fängt es an. So fängt es an. Und deswegen habe ich aber genug, und das qualifiziert mich eigentlich auch zum Trainspotter-Spotter, habe ich genug Grundlagenwissen, um mit ihnen wenigstens ins Gespräch zu kommen, wenn sie mich fragen, warum gucken sie mich die ganze Zeit an? Dann sage ich bin auch Zug-Fan. Okay, also du würdest noch mehr nicht, bin ich nicht Zug-Fan versteckt von, machen. Nein, ich würde dann sagen, ich bin auch Zug-Fan und noch mehr bin ich Fan von ihnen. Was trägst du dabei? So klassische Spotter-Sache. So eine rote Jacke. Ich nenne die ja gerne, nee, die tragen sie gar nicht. So eine Regenjacke einfach. Ein bisschen weiter geschnitten. Darunter ein kariertes Hemd mit kurzen Ärmeln. Mhm. Eine Cargo-Hose. und Funktionsschuhe. Also so Wanderstiefel zum Beispiel. Stiefel oder so niedrige Wanderschuhe? So Trekking-Schuhe. Ja, so, also die nicht über den Knöchel gehen. Genau. Ja, so Trailrunner, sagen die jungen Kids dazu. Trailrunner. Ja. So würde ich mich anziehen, um nicht aufzufallen. Ja. Genau, aber wir haben gerade drüber gesprochen, schwer nachvollziehbares Hobby. Und dann hast du gesagt, es ist beruhigend. Ja, ich verstehe jetzt vollkommen. Genau, deshalb, dann ist es ja nicht mehr schwer nachvollziehbar. Nee. Wir haben es entschlüsselt. Wir haben Ich war neulich angeln. Fische fangen. Also in einem Computerspiel, aber ach so, ja, das spielt jetzt keine Rolle. Ich war angeln. Okay. Und es ist sehr dumm und sehr stumpf. Ja. Du sitzt einfach nur da und guckst auf diesen Angelhaken und wartest, bis da was zittert. Und dann holst du den Fisch rein. Das spielt einer von Deichkind auch immer. Habe ich in einem Podcast von Kurt Krömer gehört. Es ist kein direktes Angelspiel, es ist nur eine Möglichkeit, seine Zeit zu vertreiben in diesem großen Spiel, in dem man sehr viele verschiedene Dinge tun kann. Okay. Nee, weil der hat ein Angelspiel-Spiel gespielt. Ja. Ja. Genau, und ich dachte auch, was für ein Schwachsinn, was mache ich hier? Was mache ich mit meinem Leben? Ja. Virtuell angeln. Nö, das mich entspannt es, zerstreut meinen Kopf und damit ist es legitim. Ja. Wie haben die Punks früher gesagt, do what you want? Genau. Ja. Ich habe das dann immer diese Leistungsgesellschaft. Ich wollte einfach mal nichts leisten. Einfach mal verweigern. Hast du einen Fisch gefangen? Ja, ja. Viele. Dann hast du eigentlich was geleistet. Ja, ich habe Progress gemacht. Wäre eigentlich besser, wenn du nur die Angel reingeworfen hättest und da wäre gar nichts passiert. Aber beim nächsten Mal vielleicht. Aber auch noch virtuell. Also es ist wirklich, hat keinen Nutzen. Ja. Ja, dann werde ich, also ich habe mich jetzt, am Anfang war ich total, habe ich eigentlich auch nur für den Wortwitz gemacht, dass ich Trainspotter-Spotter werde. Aber ich spiele jetzt, nachdem wir so viel darüber geredet haben, mit dem Gedanken, wirklich zu werden. Ja, probier's mal. Oder ich werde erstmal Trainspotter mit anderen zusammen, damit ich sie dann gut spotten kann. Nee, ich sollte mich andersrum annähern. Ich gucke mir die erstmal an. Ich werde Trainspotter-Spotter, bevor ich Trainspotter werde. Mach dir Notizen. Also du hast jetzt zwei. Irgendwann kannst du es nicht mehr überblicken. So ab drei kannst du vielleicht noch merken. Aber im vierten musst du spätestens anfangen zu schreiben. Aber da muss ich auch drauf achten, dass die wirklich so eine funktionale Regenjacke haben. Oh, ein Gummi. Ja, ja. Das ist, da war das Kabel, das gute, kurze Kabel drin eingewickelt. Schön. Hat keiner gesehen. Außer die, auch bei YouTube, hallo. Das war wirklich beeindruckend, wie du dich ablenken lässt. Ja, wie so ein Kätzchen, gell? Ja, ja, ja. Ja. Oh, ich war aber auch gerade, ich war in Jackengedanken gefangen, weil wenn du so eine normale Regenjacke trägst, alles gut. Aber ist dir mal aufgefallen, dass mir ist aufgefallen, es gibt eine Jacke, eine Männerjacke, die förmlich schreit, ich bin ein Riesenarschloch. Und zwar diese gepufften Funktionsjacken, weißt du, die so aussehen wie eine Luftmatratze, die du mit trägst. So Michelin-mäßig. Genau, also diese Bäuchen. Und das ist meine feste These. In 95% aller Fällen ist hinter dieser Jacke ein Arschloch. Ja. Wir tragen meistens so richtige Arschlochtypen. Genau, es ist eigentlich das Gleiche wie BMW fahren. Ja. Genau, also 95%. Aller BMW-Fahrer. Eigentlich denke ich, sind eher 99,999. Es gibt allerhöchstens einen erträglichen BMW-Fahrer auf diesem Planeten. Oldtimer ist was anderes, die sind irgendwie cool. Ja, also die sehen auch ein cool spezielles aus. Hobby können auch. Ja, das Ding ist halt, in den Oldtimern siehst du auch häufig Männer mit solchen Jacken, wenn ein Cabrio ist. Okay, ich nehme alles zurück. Aber Oldtimer, also ich finde Oldtimer schön. Ich freue mich, wenn ich einen sehe. Das ist ja auch Erhaltung von Kultur, Peter. Kultur, Peter, genau. Ja, boah, das muss ich völlig neu überdenken. Man darf Oldtimer nicht mehr cool finden, oder? Mist. Ja, also die eine Frage ist ja Ästhetik. Also so alte Autos haben ja eine gewisse Ästhetik. Genau, darum geht es. Und dann ist die andere Frage, und brauche ich davon Tausende, sammel die und mache Oldtimer-Rallys in gepufften Luftmatratzenjacken, wo ich mich wie ein Arschloch aufführe. Ja. Ja. Eigentlich wollte ich nur Feindschaft gegenüber. Also wir haben ich will einfach nur BMW-Fahrer angreifen, aber ich spreche dediziert von BMWs, die nach 2000 gebaut sind. Okay, ja. Weil ich glaube, ohne Ausnahme, vielleicht mit einer Ausnahme auf dem Planeten, sind BMW-Fahrer richtige Arschlöcher. Ja, ja. Also kann ich mir nicht anders. Ja, nee. Hast du zufällig so eine gepuffte Jacke, dass du auf BMW-Fahrer kommst? Nee. Ich frag nur. Nee, ich habe einen Mercedes. Für einen Freund. Ich habe einen Mercedes. Okay. Und so eine Jacke hast du auch keine, oder? Nee, Tatsächlich nicht. Jacken ist gar nicht so mein Thema. Stimmt, du hast immer eine, Kleidung ist nicht dein Thema. Du trägst. Genau, ich habe das Thema Mode abgeschlossen. Ja. Obwohl Jacke, irgendwann dachte ich, da hatte ich mal einen Haufen Geld beiseite geschafft. Stimmt, du hast den mal eine sehr teure, das hast du hier, glaube ich, sogar im Podcast erzählt. Aus Kriminalitätsgründen, ja. Also ich habe lange Steuern hinterzogen, ja. Und mit den hinterzogenen Steuern dachte ich, gönne ich mir mal eine Jacke. Es war ein sehr kalter Tag. Er hat mir eine gute gekauft, weil davor bin ich jahrelang wie ein Schneider rumgerannt. Nee, ich habe mir tatsächlich ohne Scheiß bei Amazon eine Jacke für 9,95 Euro mal bestellt. Und das war meine Jacke. Das war eigentlich nur ein Plastikbeutel. Eine Mülltüte mit Ärmeln. Also von der, sah cool aus, war eine gute schwarze Jacke. Aber halt sehr dünn. Also es ist ein Müllbeutel. Also du wolltest nur von Leuten nicht angesprochen werden, warum trägst du denn keine Jacke? Also du hattest sozusagen, ja. Das so wie in Kriegen, gerade noch vor dem digitalen Zeitalter, im Zweiten Weltkrieg, hatten die USA ja zum Beispiel auch eine Schattenarmee. Die wurde eigentlich nur mit Lautsprechern und Papp Aufstellern. Und die Deutschen haben auch so reagiert. Ah. Die haben einfach so getan, als wäre da noch eine Einheit. Ja, aber da waren nur so aufgeschüttete Pappaufsteller, ein paar Erdhügel. Dann haben sie Motorengeräusche über Lautsprecher, damit die Spione des Gegners denken, uiuiui, da haben sie noch eine Einheit stehen. Genau, über da die sind Flanke noch 1000 Mann. Genau, wir müssen diesen, über die Scheißart rennen. Genau. Ja. Und so war deine Jacke letztendlich auch eine Scheinjacke. Also eine Scheinarmee als Jacke. Wenn ich die im Winter trug, ich werde haben verlieren. Die Leute gedacht, Mensch, zum Glück hat Peter eine Jacke an, weil es ist wirklich kalt. Wir alle haben eine Jacke an. Hättest du deine Scheinjacke nicht gehabt, hätte ich jeder darauf angesprochen, Peter, du musst eine Jacke tragen. Aber die Jacke sah aus wie eine Jacke, aber hat nicht funktioniert wie eine Jacke. Richtig. Ja. Und tatsächlich war es ja auch manchmal kalt im Winter. Und da musste ich einfach sehr viele Kleidungsstücke darunter ziehen. Und dann hat man halt so 4 Pullis dabei, was viel nerviger ist. Ja. Naja. Das war's. Jetzt hast du eine gute Jacke? Ich frage mich, wo die ist. Ich glaube, ich habe die mal verloren. Im Suff. Ja, aber wahrscheinlich hat sie sich dann auch, wahrscheinlich konntest auch nur du die sehen, wenn du die ausgezogen hast. Ja, nee, ich habe es wahrscheinlich nicht gemerkt, dass ich ohne die gegangen bin, weil ich auf dem Heimweg genauso gefroren habe wie auf dem Hinweg. Ja. Und die hatte einfach keinen Effekt. Aber das ist doch ganz schön. Also Scheinjacke finde ich einen schönen Begriff. Oder aber auch im englischen Sprachraum hießen diese Scheinarmeen hießen Ghost Army. Mm. Und Ghost Jacket ist eigentlich auch ein guter Ghost Begriff. Ghost Jacket, ja, das klingt cool, militärisch. Ja. Das ist meine Ghost Jacket. Ich will da so ein, ja, mystisch. So ein Totenkopf, so, muss da drauf sein noch irgendwo. Ja, sie muss aber auch zeitgleich ein cooler Totenkopf. Ein cooler Totenkopf. Also nicht so ein nichts SS. Ist cooler als coole Totenköpfe. Ja, also nicht so ein SS-Totenkopf, sondern so ein cooler, so ein Marvel-Universum. Marvel, ja. Oder ja, sowas. Coole Totenköpfe. Es gibt coole Totenköpfe. Ja, bei Ghost Jacket denkt man auch eher so an so eine Motorradgang. Ja, ich denke. Wo mir auch dann wieder bei alte Männer leben ihre Hobbys komisch aus sind. Ja, ich denke an Call of Duty Ghosts. Okay. Das war ein Teil der Reihe. Und die hatten natürlich so coole Sturmhauben auf. Weißt du, so diese schwarzen. Und da war halt ein Totenkopf drauf gezeichnet. Das waren die Ghosts. Cool. Willkommen in der Gaming-Ecke. Ja, ja. Das Schaumbad. Ja. Ja, ich carry. Weißt du, was carrying heißt? Du transportierst irgendwas? Nee, im Gaming-Kontext. Also, sagen wir, ich bin heute nicht gut drauf, dann musst du den Podcast carryen. Ah, weitertragen. Genau, ich kümmere mich heute um Team. Ich bin den Flow in die Truppe bringen. Du gewinnst uns die Runde. Ja, okay, ja. Weil Podcast ist ja kompetitiv. Wir müssen gewinnen gegen andere Podcasts. Ach so, ich dachte, wir müssen gegeneinander gewinnen. Nein, nein, wir sind ein Team. Gut, da bin ich beruhigt, weil ich dachte, du kommst jetzt auf einmal und siehst, wir machen jetzt, Folge 85 heute und du siehst dich die ganze Zeit als Gegenspieler von mir. Nein, nein, nein, nein. Okay. Du bist nicht mein Gegner, du bist mein Ombre. Mein Ombre, mein Mann. Hermanos. Du bist mein Hermano. Hermanos. Du bist mein Amino. Amino. Du bist mein Amiga. Ja. Und du mein Amino. Ich glaube, das ist das Netteste, was wir je zueinander gesagt haben. Bis auf, wir hatten ja mal so eine Phase des ironischen Analsexes, kannst du dich noch daran erinnern? Ironische Handjobs. Ja. Ja, das waren noch Zeiten. Cool. Gut, ich habe noch, glaube ich, noch eine Frage. Ja, stell. Ich möchte, dass du dir jetzt irgendwas anschaust hier im Raum. Okay. Irgendein Gegenstand wie die Lampe oder so. Und du musst dir vorstellen, wie es sich anfühlen würde, wenn es jetzt in deinem Mund wäre, dieser Gegenstand. Ja, gerade schaue ich dich an. Da weiß ich, wie das, wenn ich im Mund habe. Irgendwas, was du nicht alltäglich im Mund hast. Also jetzt nicht mich oder jetzt vor mir stehen Bierdose. Bierbüchsen, da ist mein Handy. Hat man auch öfter mal im Mund. Ja, so zwischen den Lippen klemmt man. Knabbert da schon mal dran rum. Ja. Ich muss das nicht mit den Zähnen, sondern kennst du diesen Wippengrip? Ja, ja. Mhm. Dann hast du nicht wirklich im Mund, sondern du benutzt deine Lippen eigentlich wie so ein Handschuh. Hand. Genau, ja. So wie Katzenmütter das machen. Ich sehe hier deine komische Zimmerpflanze, die genau. So trockene wie eine Palme. Du kannst dir vorstellen, wie sich das anfühlt im Mund, oder? Ja. Dieses Blatt. Recht spitz, scharfe Kanten und schmeckt grasig. Genau, also du musst nicht essen, sondern es liegt einfach nur in deinem Mund. Ja. Nur dein Tastorgan. Oder die Tastnerven. Ja, kann ich mir vorstellen, wie es sich anfühlt. Ja. Oder zum Beispiel die Tischecke. Kannst du dir vorstellen, oder? Kann ich mir vorstellen, ja. Die Lampe. Kann ich mir auch vorstellen, ja. Kannst du dir vorstellen. Und Hausaufgabe an, oder eigentlich eine Aufgabe für jetzt direkt. Guckt irgendwas an, was so rumsteht, wie eine Rolle Zewa oder so. Ach, ist ja der interaktive Part. Gehst du jetzt an die HörerInnen, okay. Ihr wisst genau, wie sich das im Mund anfühlt. Obwohl ihr es lange nicht oder noch nie im Mund hattet. Alles, was ihr seht, könnt ihr sofort, euer Gehirn kann das übersetzen, wie es sich im Mund anfühlt. Ist das nicht eine fantastische Erkenntnis? Das ist echt gut. Oder? Bin wirklich gerade begeistert, ja. Guck, also egal, was ich an... Fensterscheibe. Ich hatte so ein bisschen Sorge, als du angefangen hast, hatte ich jetzt irgendwie mich in so eine, weißt du, in diese schicken Nummer rein. Dann nimm doch in den Mund, so als Ende der Folge. Aber ja, ich kann mir alles vorstellen. Ja, Fensterscheibe. Wirklich alles, alles. Du kannst dir vorstellen, wie es wäre, deine Zunge gegen diese Fensterscheibe zu drücken. Du wüsstest, wie sich das anfühlt an deiner Zunge. Ja. Ja, Wahnsinn, oder? Klasse. Ich habe neulich mein Fenster geputzt. Mit der Zunge. Mit der Zunge. Und dann bist du auf diese Rubrik gekommen. Aber die nur von außen. Weil von innen ging es nicht. Wieso? Weil da zu viel Kram rumstand. Da liegt ja auch noch immer dein ganzer Kram aus diesem Adventskalender. Oh, das haben wir, glaube ich, letztes Mal nicht aufgelöst, was in Türchen 24 war. In meinem. Doch, haben wir in der Folge danach aufgelöst. Wir hatten ja noch eine Folge nach. Ja, stimmt. Ja. Ah, nee. Doch. Was war's? Ja, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber es war gar nicht so was Spektakuläres. Es ist kompletter Schwachsinn. Also es war nicht der Nagelknipser, der war irgendwo in Türchen 9 oder den so. Den müssen wir auch noch unserem Hörer, den wir heute nicht nennen dürfen, noch geben. Ja. Unser Hörer vom Bodensee, der in der Waldkirchner Straße 19 wohnt. Wir dürfen ihn heute nicht erwähnen. Wir dürfen den Namen heute nicht erwähnen. Ach so. Dieter Nuhr hat uns geschrieben, wir dürfen den Namen heute nicht erwähnen. Und nicht doxen. Nicht doxen. Genau. Aber was war jetzt in Türchen 24? Ich habe schon wieder... Ich glaube, ich habe es nicht aufgelöst. Doch, du hast es letzte... Nein. Nee, du hast glaube ich, am Anfang der Folge... Du hast nicht aufgeklärt, genau was... genau so werden wir stimmt. Es heute weitermachen. Danke fürs Zuhören. Ach, du löst wieder nicht auf. Oh, doch, komm. Soll ich? Ja, jetzt bin ich auch... Stimmt, du hast letzte Folge gesagt und ich werde verraten, was in Türchen 24 war. Und dann hast du... Dann haben wir uns verquasselt und dann hast du am Ende der Folge nichts gesagt, ja. Du bist ein Monster, bist du. Wie kann man denn so mit HörerInnen spielen? Ja, mir ist das auch aufgefallen und habe mich sehr geschämt dafür. Ist da ein Rubik's Cube richtig. In Holz? Volltreffer. Es ist einfach ein Rubik's Cube gewesen. Ganz klar. Damit in Holz? Man. Nee, aus Plastik sogar, aber in Holz-Look. Und ist das ein ätzendes Teil? Hast du dich aufgeregt, als du den ausgepackt hast? Ja, aber ich dachte, was soll für ein Pflegeprodukt am 24. kommen, das wirklich alle anderen in den Schatten stellt? Ja, aber der ist ja eine vollkommene Frechheit, weil der farblich fast vollkommen identisch ist. Naja, der hat nur andere Muster. Weihnachten hat nicht so viele Farben. Ja, grün, gold und noch so ein Braunton. Genau, Bronze. Ja, Bronze. Ja, und dann aber auch noch immer in so einer Mustermischung. Den wird doch kein Mensch mehr lösen können, weil er gar nicht weiß, welche Seite zu welcher gehört. Ja. Also... Aber so wütend wie du war ich nicht, muss ich zugeben. Ich bin wirklich fürchterlich wütend, den überhaupt angucken zu müssen. Ich war aber ich überrascht. Wusste, wie er sich bei mir im Mund anfühlt, gerade mit dieser Plastikhüllenverpackung. Genau. Ja. Hier steht drauf, bitte nicht in den Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. Ah. Also, ja, hier ist extra ein Symbol drauf, nicht in den Mund nehmen. Ja, aber ich muss ihn ja auch gar nicht in den Mund nehmen. Ich weiß ja, wie er sich anfühlen würde. Stimmt. Ja. Ah, und 0 bis 3-Jährige, weil hier steht 0 bis 3 und durchgestrichener Mensch und 0 bis 3 steht da. Okay. Die wissen es noch nicht, deshalb nehmen die alles in den Mund. Wahrscheinlich haben wir das auch gemacht. Damals gelernt. Von 0 bis 3, das ist auch die Zeit, an die man wenig Erinnerungen hat, weil da musste sich dieses Mundfühl-Business erstmal entwickeln. Ja. Wir haben, glaube ich, menschliche Entwicklung gerade erschlossen, durchgespielt, gewonnen. Wir sind Gewinner. Wir sind Gewinner. Wir hacken hier einfach alles ab. Euer Biologie, Anthropologen, Soziologen und wir hatten auch heute schon ganz praktische Handwerkstipps. Glaube ich zumindest. Hitler, Penis. Ja, oder? Das sind die zwei wichtigen, oder? Hitler und Penis hatten wir noch nicht gesagt heute. Ja, das ist für dich so eine Tickbox, die musst du abhaken. Ja. Mir ist Hitler vollkommen egal. Ja. Ja. Ja. Weil Höcke ist der neue Hitler. Gut. Genau. Ich dachte mir noch, wir brauchen keine Alternative für Deutschland, wir brauchen eine Alternative zu Deutschland. Ja. Irgendwo, wo es schön warm ist und ein Irish Pub gibt und einen Strand. Ja. Vielleicht wäre das die Lösung. Die AZD. Die gründen wir jetzt, oder? Alternative zu Deutschland. Alle vernünftigen Leute und auch unvernünftigen Leute, Hauptsache keine Faschisten, können gerne mitkommen in unser neues Land. Die ABRD. Die alternative BRD. Nee, die Obwohl, das klingt AZ, so als... Nein, die AZD. Die Alternative zu Deutschland. Die Alternative zu Deutschland, ja. Genau. Passt auch ganz gut. Fußballverein, ja. Auch. Werteunion Berlin. Werteunion Berlin. Entschuldigung. Aber wahrscheinlich hat die scheiß Werteunion in Berlin auch einen Sitz und ist da wirklich die Werteunion Berlin. Ja, ich glaube, die haben keine Kreisverbände. Also. Okay. Ich habe das mir mal. Die haben nur 4.000 Mitglieder. Also was heißt nur? Es ist jetzt nicht wenig, aber ich glaube, das reicht nicht zum Kreisverband-Organisation, oder? Meinst du, es gibt Werteunion Berlin, Werteunion Fying and Ends? Ich würde mir wünschen, es gäbe keine einzige Werteunion. Ja, gut, ja, klar. Wünschen. Ja. Es geht nicht ums Wünschen, sondern ums Glauben. Glauben, Lieben, Vor allen Dingen auch aus Sympathie zum Fußballclub Union Berlin, der ja wirklich eher sympathisch ist von der Grundrichtung. Dass Union Berlin da mit reingezogen wird, ist ja auch schlimm. Werte Union Berlin. Ja. Ja, aber Union hat nichts mit der Union von Christdemokraten und Christsozialisten. Nee, das weiß ich. Zu tun, oder? Also nein, das, oder? Union Berlin gibt es sogar, glaube ich, länger. Ja, ist auch aus Ost-Berlin. Ja, muss man, nee, Union Berlin, der Club wurde wahrscheinlich schon vor der CDU und CSU gegründet. Das kann sein. Da hieß diese ganze Gruppe da noch Zentrum. Das kann sein. Weil Union Berlin ist definitiv vor dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden. Definitiv? Weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Aber ist ein Köpenicker Verein. Ja, ist wahrscheinlich schon älter, ja. Das müssen wir noch aufklären, weil sonst hassen uns die Fußballfans. Ich gucke nur kurz Union Berlin Gründung, damit gehen wir raus. Warum heißen die auch nicht 1899 Union Berlin, wie sie es gehört für deutsche Vereine? Bei VfB weiß man halt ja auch. Wo sind eure Werte, Union? Beim VfB, der hier googelt der Chef noch selbst. VfB Stuttgart 2007 heißen die doch, oder? Und Union Berlin, Eisern Union, Ost-Berlin. Ja, halb. Er wurde 1966 gegründet bei der Neuordnung des DDR-Fußballs. Ja, siehst du nämlich. Basiert aber auf dem Chemie Berlin. Schon seit 1920 spielte der erste FC Union Berlin, beziehungsweise diesem Vorgängerverein im Stadion der Alten Försterei. Da hieß er noch SC Union Oberschönweide. Naja, das geht ja noch, ist ja noch nah dran. Also Union war vorher da. Okay. Was kompletter Schwachsinn ist, zum Beispiel der Fußballclub Heidenheim, auch im Bundesligaverein, FC Heidenheim, der heißt FC Heidenheim 1846 e.V. 1846 hat der Sport Fußball noch nicht mehr existiert. Gab es noch nicht. Vollkommen erfunden oder was? Die Zahl. Nee, da wurde der Sportverein gegründet. Ah ja, gut. Aber er heißt Fußballclub Heidenheim 1846. Hm, da stimmt doch irgendwann. Das ist wie wenn du dich Laser iPhone 1996 nennst. Laser iPhone 96. Das ist ein cooler Nickname. Okay. Ja, sollen wir den noch am Ende der Folge verschenken, den Nickname? Würde ich gerne benutzen bei meinem Angelspiel. iPhone 96. Ja. Weißt du, Laser iPhone 96. Ich habe ja seit einem Jahr auch eine PlayStation, ein neueres Modell. Und ich habe dann 1000 Nicknames eingegeben und die sind ja alle schon weg. Sind alle weg. Ja, und dann habe ich mich entschieden, dann schlag du mir doch mal einen vor, PlayStation. Und wenn ihr mich suchen wollt beim PlayStation-Netzwerk. Laser iPhone 96. Nein, ich bin Wohlgemut-Fecht. Und den Namen fand ich dann aber so gut. Den habe ich dann einfach. Also mein PlayStation-Name ist Wohlgemut-Fecht. Der ist sehr gut. Also das klingt wie, also wirklich ein Wohlgemut-Fecht. Ja. Also der hat mit Goethe und Schiller ja. haben die zusammen. Aber den Namen hat mir, nachdem ich frustriert wirklich 20 Namenskombinationen versucht hatte, habe ich gedacht, gut, dann schlag du mir doch mal einen vor. Und dann hat mir PlayStation vorgeschlagen, dann sei doch Wohlgemut-Fecht. Und ich habe ihn wohlmütig angenommen. Voller Wohlgemut. Ja. Das ist großartig. Also ich finde, der klingt wie einer, der wirklich mit Schiller zusammen Opium geballert hat in dem ja. irgendwo in Göttingen. Ich finde auch zum Beispiel Wohlgemut Fecht könnte auch aus Hamburg kommen, Singer-Songwriter sein und mit Gisbert zu Knüpshausen und Olli Schulz auf Tour gehen. Na, und macht dann so Cover-Songs in Akustik von irgendwelchen harten Rap-Songs. Oh ja, stimmt, ja. ja. Hey, hast du gehört? Im Vorprogramm von Ketka spielt noch Wohlgemut Fecht. Geil, der ist Vorband, oder wie? Aber ganz kurz, ja. Du musst es jetzt nicht sagen, weil sonst stalken nicht alle und nerven nicht alle bei PlayStation-Spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich da angemeldet bin. Wohlgemut Fecht, noch eine Zahl dazu oder wirklich nur das? Ja, wenn ich das jetzt sage. Nein, du musst es jetzt nicht sagen, aber ist noch eine Zahl oder ist es wirklich nur Wohlgemut Fecht? Ja, das ist ja das Problem. Es ist wirklich keine Zahl dahinter. Das ist ja großartig. Ich bin Wohlgemut Fecht. Das ist großartig. Ja. Also, edit Wohlgemut Fecht im PSN. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da. Nee, ich zahle nichts. Deswegen kann man mich auch nicht adden. Doch, kann man wahrscheinlich schon. Aber ich spiele keine Spiele online gegen andere Menschen, sondern. Du kannst auch. Geh schnell nach Hause, mach deine PlayStation auf hier D&D oder Invisible-Modus. Wirklich? Sonst rattern jetzt gleich die. Ist das. Wird man da so geedit, aber das ist dann enden wie bei Instagram oder so. Dann folgen mir einfach Leute. Poppt es aber auf in deinem Bildschirm. Und die können dich einfach joinen und so. Du kannst es aber alles einstellen. Okay. Aber vielleicht wird Fecht ja auch anders geschrieben, als man denkt jetzt. Wohlgemut Fecht. Wohlgemut Fecht. Schreib mal mit V-E. Das sage ich jetzt nicht. Und dann aber auch Fecht, also auf Rheinländisch ausgesprochen. Man weiß nicht, ob es ein SCH oder ein CH ist. Ja, man weiß es nicht. Ja. Cool. Ja, edit mich beim PlayStation Network, folgt mir auf Discogs, da heiße ich anders und besucht mich im Flixbus. Nächste Woche fahre ich von Halle Saale nach wohin habe ich denn gebucht? Ich mache manchmal so Ludwigshafen. Nee, Ludwigshafen ist es nicht, aber direkt in der Nähe Bingen. Ich fahre von Halle Saale nach Bingen. Bingen bei Mainz. Besucht mich dort, also entweder in Halle Saale oder Bingen. Oder dazwischen. Oder dazwischen. Peter ist in Lippe-Neustedt und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende, ja. Weil wird vielleicht am Wochenende veröffentlicht. Genau. Oder ihr habt ein ja schönes Wochenende. Direkt. Genau, oder irgendwann spätestens in 5 Tagen ist Wochenende. Ja. Egal, wo ihr seid. Habt ein schönes Wochenende. Genau. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Euer Wohlgemut Fecht. Wohlgemut Fecht. Großartig.